Kneust und sine drei Sühne. Twisken werre und seust, da wundern Mann. Und der hede Kneust, da hatte drei Sühne. Der eine was blind, der andere was lahm und der dritte was blinder nacket. Doch gingen sie mal über Feld, doch sehen sie einen Hasen. Der Blinde, der schöt ihn, der Lahme, der fing ihn, der Nackete, der stack ihn in die Tasken. Da kämen sie für ihn groß allmächtig Water, doch wurden drei Schippe uppe, dat eine dat ran, dat andere dat sank, dat dritte, da was kein Boden inne. Wo kein Boden inne was, doch gingen so alle drei inne. Doch kämen sie an einen allmächtigen großen Walle, da was ein großer allmächtig Boom inne. In den Boom was eine allmächtig große Kapelle. In der Kapelle was ein Hagebögen Küster und ein Bußböhmen Pastor, der delten dat Wiegewader mit Kuppeln uit. Selig ist der Mann, die den Wiegewader entlaubten kann.